Ja, letztes Mal, also vor kurzem hatte ich ja zwei nette Menschen vom offenen feministischen Treffen hier. Das war vor dem 8. März, jetzt ist der 8. März ja rum. Aber ich habe zwei neue Gäste, die da auch ein bisschen beteiligt waren. Und zwar zwei Menschen vom AK Kritische Männlichkeit. Schön, dass ihr hier seid. Hi. Hi. Genau, und ich würde gerade dann direkt anfangen, so AK kritische Männlichkeit, so kritische Männlichkeit, was ist das überhaupt? Wissen vielleicht viele nicht. Vielleicht könnt ihr das erklären, was ihr unter kritischer Männlichkeit versteht und wie ihr dann dazugekommen seid, euch kritisch mit Männlichkeit auseinanderzusetzen. Genau, also der AK kritische Männlichkeit steht mal erstmal für Arbeitskreis. Das heißt, wir sind Männer aus der linken politischen Bewegung, die sich jetzt vor, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile schon zusammengetan haben und eben einen Raum schaffen wollten, dass man sich über das Konstrukt Männlichkeit, was es letztendlich einfach ist, austauscht, quasi auch ins Gespräch darüber kommt, genau, wie man sich selber verhält, was man für Verhaltensweisen an den Tag legt, und viel auch zu reflektieren, das ist jedenfalls unser Anspruch. Ja, also vielleicht ergänzend dazu noch, dass wir als Männer dann auch davon halt wegkommen, eher so eine Bremse für die und für unsere Genossinnen zu sein, und auch mehr in Unterstützung feministischer Kämpfe kommen. Aber das ist jetzt so für mich mehr ein Ansatz auch noch gewesen. Genau. Ja, ich habe mich auch immer mal wieder immer mehr, so mal ein bisschen mehr, mal weniger mit kritischer Männlichkeit auseinandergesetzt. So, für mich spielt da zum Beispiel auch so meine gesellschaftliche Rolle. Ne? Also meine Rolle in der Gesellschaft ist für mich auch immer ganz wichtig, so auch um mich selber kritisch zu hinterfragen und halt auch meine Verhaltensweisen. Deswegen finde ich das spannend, dass es das jetzt auch in Karlsruhe gibt, so eine Gruppe. Und da gab es ja auch in den 80er, 90er Jahren meines Wissens ganz viele so kleinere Grüppchen, die halt probiert haben, ihre Rolle in der Gesellschaft, aber halt auch im privaten und in politischen Zusammenhängen zu reflektieren. So, vielleicht könnt ihr ja so über eure, in Anführungsstrichen, alltägliche Arbeit irgendwie so ein bisschen berichten. Was macht ihr zum Beispiel auf den Treffen? Oder plant ihr jetzt einfach nur wie beim 8. März? Wart ihr ja auch zumindestens mit beteiligt irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise. Also, was macht ihr so im Alltag, in Anführungsstrichen? Genau, also der AK, der trifft sich jeden ersten und dritten Montag im Monat um 18 Uhr im Barrio. Und dort, also wir haben jetzt nicht die eine feste Struktur, wie wir immer alles machen. Wenn eben tagesaktuelle Dinge anstehen, wie jetzt zum Beispiel Veranstaltungen wie der 8. März, dann legen wir mehr darauf den Fokus, aber haben dann schon auch die Idee, dass wir das so teilen, dass es ein ja, einmal im Monat quasi schon auch so einen großen Teil gibt, wo wir über persönliche Dinge reden, irgendwie noch ein Buch gelesen haben, Literatur, über die wir dann auch einfach in die Diskussion kommen und dann ja, das, was wir lesen, untereinander besprechen, wie wir dazu stehen oder was wir dazu denken. Und dann nehmen wir auf der anderen Seite auch so organisatorische Dinge, wenn dann wir sagen, okay, das hat uns voll gut gefallen, die Literatur, das Buch oder über das Thema, da wissen wir jetzt super viel Bescheid, das können wir eigentlich und wollen wir auch weitergeben, dass wir dann Workshop organisieren, genau, und dann eben da die Orga-Sachen zu machen, die dann eben auch anfallen und Leute einladen oder ja, den Workshop an sich eben organisieren. Ja, und es kam ja schon ein bisschen raus, der AK Kritische Männlichkeit hat sich ja auch dieses Jahr am 8. März beteiligt, beziehungsweise nicht der AK Kritische Männlichkeit an sich. Könnt ihr da ein bisschen was erzählen davon? Ja, auf jeden Fall. Also so im Zuge, dass es auf den 8. März zuginge, bin ich mit einem Genossen ins Gespräch gekommen, dass es halt jetzt gefühlt wieder darauf hinausläuft. Man wartet bis ein paar Tage vom 8. März, um dann bei den Genossinnen irgendwie nachzuhaken, wie man denn noch irgendwie helfen könnte. Und eigentlich erzeugt es dann wieder mehr Stress, als dass man wirklich eine relevante Hilfe ist und irgendwie die feministischen Kämpfe unterstützt. Und gerade auch so dieses Jahr auch noch dazu kommt dann die Streiks im sozialen Erziehungsdienst, wo der erste Streiktag jetzt auf den 8. März gelegt wurde. Und dass man da doch jetzt einen anderen Umgang damit irgendwie finden muss und gerade wir als linke Männer eine andere Rolle irgendwie einnehmen müssen, wenn wir jetzt nicht weiter irgendwie bremsen, sondern halt auch irgendwie Teil der fortschrittlichen Bewegung irgendwie sein wollen. Und dann wurde Idee aufs Treffen getragen vom AK Kritische Männlichkeit und hat da breite Zustimmung gefunden und daraufhin wurden dann die nächsten zwei Treffen vom AK Kritische Männlichkeit quasi irgendwie so geöffnet mit einer großen Einladung an die Männer der Karlsruher Bewegung vorbeizukommen und mal anzufangen, darüber zu diskutieren und ins Handeln zu kommen, was man denn machen könnte, um die Aktivitäten rund um den 8. März und die feministischen Kämpfe zu unterstützen. Genau. Und wie sah das dann an dem Tag oder schon im Vorfeld aus? So, also, wie konntet ihr dann den 8. März unterstützen? Also, wir haben uns erstes Mal ist eine große Runde getroffen, dann war also die erste Minute war erstmal so ein Puh, was machen wir jetzt genau, in welche Richtung soll es denn gehen? Haben dann im ersten Schritt angefangen, erstmal gemeinsam zu diskutieren, was denn eine hilfreiche Unterstützung sein könnte, was denn unsere Rolle, eine unterstützende Rolle als Mann sein könnte, was passiert denn gerade im S&E-Streik, also einfach, dass wir so eine Basis hatten, wo es halt sinnvoll wäre und sind dadurch dann irgendwie so eine Planung gekommen und verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten uns erdacht und wie zum Beispiel, wir können hochtransparent malen, wir machen eigenständige Mobi-Aktionen, wir bieten irgendwie Kinderbetreuung am Tag selber an und haben dann im Prinzip so eine Liste quasi erstellt mit, das halten wir für gute Unterstützungsmöglichkeiten und haben das dann mit den Genossinnen vom offenen feministischen Treffen dann irgendwie rückgesprochen, ob das auch wirklich tatsächlich eine relevante Unterstützung wäre für die feministischen und die Streikkämpfe oder ob das jetzt halt nur für uns gerade sinnvoll erscheint. Okay, dann wäre die Frage, das war ja jetzt auch so ein einmaliges, oder 8. März ist halt einmal im Jahr so, man hat es ja auch bei den Publikationen gesehen, es sollte eigentlich nicht nur um den 8. März gehen, ähnlich wie beim 1. Mai, eigentlich sollte jeder Tag ein Kampftag für die arbeitenden Klasse sein. Genau, inwieweit schätzt die eine, können sich linke Männer oder sich Menschen, die sie in der Linken, die sich als Männer verstehen, das ganze Jahr über sich verhalten, um halt patriarchale Strukturen zumindest in unseren Räumlichkeiten während unseren Aktionen zu minimieren? Also wahrscheinlich ist das so der allererste Schritt, zu erkennen und zu verstehen, dass unsere Genossinnen halt die ganze Zeit irgendwie von doppelt dreifach Belastungen betroffen sind, auch in der linken Szene. Und wir als Männer da auf jeden Fall mit dazu beitragen, die wir da kein Bewusstsein dafür haben und nicht gegen solche Belastungen halt selber vorgehen. Und dementsprechend ist es halt, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt, gegen die Belastungen, die wir unseren Genossinnen gerade auferlegen, dass wir versuchen, die irgendwie abzubauen, dass wir, so wie es Nico vorhin schon gesagt hat, selber unsere Verhaltensweisen reflektieren und Das, also ich glaube, es ist auch ein Punkt, dass man sich auch einfach mal bewusst wird, dass man, ob man es möchte oder nicht, aber in der Rolle als Mann wahrgenommen wird. Und dadurch verhalte ich mich automatisch anders, als es andere Personen jetzt tun würden, als es Frauen jetzt tun würden. Ob ich das so möchte oder nicht. Und das hängt ganz viel mit Zuschreibungen zusammen, die eben dann auf allen Seiten funktionieren oder eben sehr binär funktionieren sollen, so wie es die Gesellschaft gerade vorgibt, dass ein Mann als stark, intelligent, technisch begabt und so weiter angesehen wird, wobei dann eine Frau auf jeden Fall sehr pflegend und fürsorglich und lieb und nett, aber eher schwach ist oder eben so ihr das zugeschrieben wird. Und sich das einfach mal bewusst zu werden, ist auf jeden Fall ein hilfreicher Schritt, für dass man dann von dort aus weitergehen kann und zu gucken kann, okay, wer macht denn welche Aufgaben? Also ich als Mann, wie oft wische ich in den politischen Räumen den Boden, putze das Klo oder nicht nur dort, sondern auch zu Hause. Wer macht den Abwasch, wer macht die Wäsche, irgendwie sowas. Genau, und das eben also diese Pflege- und Sorgearbeit, wer passt auf die Kinder auf und wer geht stattdessen arbeiten und wie diese Rollenmuster, die existieren, denn auch uns heute noch betreffen, obwohl wir es vielleicht auch gar nicht so wollen. Ich fand es ja auch bei dem Grußwort, das ja auch also aus dem Umfeld vom AK kritische Männlichkeit kam, fand ich es ja auch ziemlich treffend. Also der Abschluss so, der Redner hat geendet mit, hat erstmal ein paar Sachen aufgezählt, wie Männer feministische Kämpfe unterstützen können oder auch Frauen in der Szene oder in ihren Kämpfen halt Räume lassen können, fand ich eigentlich auch recht passend, der Abschlusssatz, auch vielleicht manchmal einfach mal die Fresse halten und halt nicht, was oft, also ich merke das oft bei mir, wie ich das angelernt habe, so so Macher zu sein, dominant zu sein, zu jedem Ding seinen Senf dazu abzugeben, obwohl es vielleicht mich gar nicht betrifft und ich da ganz viel auch als Mann Raum einnehme, weil ich es halt auch gelernt habe, mir Raum als Raum einnehmen zu können und dann halt, dass ich mir bewusst bin, dass ich das gelernt habe und dass viele Menschen, das gerade weiblich gelesene Menschen so sozialisiert oft sind, leider oder beigebracht bekommen haben, hey, du bist jetzt ein Mädchen, du sei mal ruhig irgendwie, und dass ich das auch zum Teil als meine Aufgabe sehe, dass ich das halt gelernt habe und dann halt auch vielleicht auch mal bei Sachen, die mich jetzt nicht betreffen oder halt auch vielleicht auch betreffen, aber andere Leute es auch betrifft, mich halt da auch einfach mal zurückzunehmen und nicht die dominante Rolle einzunehmen und mir das bewusst zu sein. Genau, also fand ich eigentlich ein ganz netter Schlusssatz. Genau. Ja, so vielleicht wollt ihr noch was Spezielles sagen? Vielleicht habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Also bei dem, was du gerade gemeint hattest, dass man sich eben auch manchmal zurücknimmt und nicht in den Vordergrund stellt, finde ich, ist dann trotzdem auch wichtig. Klar, wir sollen uns der Rolle als Männer bewusst sein, aber es ist eben trotzdem wichtig, dann nicht zu sagen, so, der 8. März ist ein feministischer Kampftag, ein Frauenkampftag, da machen das die Frauen und natürlich überlassen wir denen das Feld, aber eben nicht nur am 8. März, sondern es soll für eine befreite Gesellschaft sind es 365 Tage im Jahr. Und da ist es dann eben auch eine Verantwortung von uns Männern, diese feministischen Kämpfe zu unterstützen am 8. März sowie das ganze Jahr und uns dann vielleicht auch nicht in diese Position zu begeben, wo man sagt, aber ich will nicht so viel Raum einnehmen und dann eben dieses bequeme Zurücklehnen, so ja, wir sind ja irgendwie unterstützend da, sondern ja, nee, das war der Punkt, an dem wir dieses Jahr dann auch endlich mal angekommen sind, glaube ich, ja. Wo wir gesagt haben, okay, nee, wir als Männer aus der politischen Bewegung, wir müssen halt auch was machen, so und kochen irgendwie ist schön und gut und auch mal hier und da was machen, aber so tatsächlich politisch dann auch den Kampf zu unterstützen, ist halt dann doch nochmal was anderes. Und ich denke nicht, dass wir das dieses Jahr in der Perfektion schlechthin hinbekommen haben. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, auf dem sich aufbauen lässt. Nee, auf jeden Fall sehe ich auch so. Ich glaube, du hast mich ein bisschen falsch verstanden. Ich würde auch nicht nur bei feministischen Kämpfen, ich finde schon auch, dass Menschen, die sich als Männer auch identifizieren oder identifiziert werden von der Gesellschaft, dass es sie was angeht, auch unter anderem sogar auch ein Interesse haben können, dass patriarchale Strukturen abgebaut werden, irgendwie Kapitalismus und Patriarchat abgeschafft werden. Es ging mir nur darum, halt auch allgemein in unterschiedlichsten Kämpfen halt auch die Männlichkeit zu sehen, so die männliche Sozialisation. Der feministische Kampf oder ein feministischer Kampf findet für mich nicht unbedingt immer nur bei in Anführungsstrichen feministischen Themen statt, sondern jetzt zum Beispiel haben wir in der Ukraine Krieg, irgendwie Antimilitarismus, Antirassismus und so weiter und so fort, dass es auch darum gehen sollte, irgendwie einen emanzipatorischen Umgang in all unseren Kämpfen zu haben und dann vielleicht auch irgendwie die Meinungshoheit, die oft Männer einfach übernehmen, halt auch zu hinterfragen, irgendwie halt auch schon die Rollenaufteilung in diesen Kämpfen und Dominanzen in diesen Kämpfen halt auch zu analysieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich als Mann immer meine Fresse halten muss, so, darum soll es nicht gehen, sondern aber, dass es mir bewusst ist. Genau. Ja, voll, auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Also mir ging es darum, eben nochmal darzustellen, dass es ein gemeinsamer Kampf ist, so wie Rassismus nicht nur People of Color angeht, sondern eben uns alle. So, dass es einfach sehr intersektional gedacht ist und Genau. wir da gemeinsam für kämpfen müssen. Genau. Ja, genau, das heißt ja, dass wenn wir halt das gute Leben für alle, befreite Gesellschaft, Sozialismus, was auch immer, dass wir das halt nicht irgendwie gegen 50% irgendwie der Menschheit erreichen können, sondern nur, wenn wir halt irgendwie gemeinsam das erkämpfen und wenn wir uns halt als Männer dazu verhalten. Das heißt, sobald wir uns nicht verhalten, also wie bereits gesagt, halt irgendwie das Patriarchat eigentlich aktiv unterstützen und wir damit dem Kapitalismus, dem Ende vom Kapitalismus keinen Schritt näher kommen. Genau, das würde ich auch so sagen. So, ich würde vielleicht nur nochmal, wie gesagt, ich habe ja auch angesprochen, so das Patriarchat betrifft auch alle als männlich gelesene Personen. Nur sollte man sich genauso wie bei Themen Rassismus geht auch weiße Menschen, also als weiße gelesene Menschen an. Nur soll da, finde ich halt auch, soll da im Bewusstsein, dass mich das Patriarchat auf eine ganz andere Art und Weise betrifft oder Rassismus. Also ich, für mich als weiße Person ist es schwierig, Rassismus zu erfahren auf der Welt. Und genau das meinte ich einfach nur damit. Oder wollte ich nochmal klarstellen. Nicht, dass es darüber kommt, so ja, Männlein, Weiblein, wie auch immer, ist ja alles gleich, wir sind alle gleich betroffen. Da würde ich mich dann schon dagegen aussprechen, das so zu formulieren. Genau. So. Ja, wie gesagt, ich wäre eigentlich mit meinen Fragen soweit durch und wenn ihr vielleicht noch was abschließend sagen wollt, dann sei euch hier der Raum gegeben. Vielleicht könnt ihr ja nochmal sagen, wie man euch erreichen kann und wann ihr euch nochmal, wann ihr euch trefft, falls Leute Interesse haben, mit euch zusammenzukommen. Die E-Mail-Adresse müsste ich jetzt kurz nachgucken. Kein Stress, die Pause kann man rausschneiden. Ja, das ist gut. Kannst du gleich mal gucken. Genau, also wir treffen uns jeden ersten und dritten Montag im Monat um 18 Uhr im Barrio in der Luisenstraße 31 in der Südstadt in Karlsruhe. Und wenn ihr kommen wollt, kommt da hin, wenn ihr euch der linken Bewegung zugehörig fühlt. Und ansonsten schreibt uns auch einfach E-Mails auf ak-kritische-männlichkeit@riser.net. Okay, Dann danke ich euch auf jeden Fall für das Gespräch und wünsche euch noch viel Erfolg bei eurer politischen Arbeit. Dankeschön.